Warum nimmst du ihn in Schutz? Wen? Ja, den Alten. War es sein erstes Angebot? Sag mal, warum glaubst du eigentlich Walter? Der hat doch nur geblufft mit seinen 3000 Dollar. Hast du versucht, mehr herauszuschlagen? Nein, ich kann nicht handeln und ich denke nicht daran, es jetzt noch zu lernen. Victor, wir sind nicht mehr 20. Wir brauchen dieses Geld. Hast du gehört? Ich habe das Geschäft abgeschlossen und damit basta. Auf jeden Fall bekommst du den ganzen Betrag. Ich möchte es mir noch überlegen. Du willst also das Geld nicht von ihm nehmen? Ich habe gesagt, ich will es mir noch überlegen. Ich möchte jetzt wissen, nimmst du seinen Anteil oder nimmst du ihn nicht? Wenn du mir nicht sofort antwortest. Hör mal, ich habe eine Woche lang bei ihm angerufen. Er hat es nicht mal für nötig befunden, ans Telefon zu gehen. Jetzt taucht er hier auf und ich soll ihm sofort in die Arme fliegen? Ich kann nicht so tun, als ob nichts geschehen wäre. Und du wirst auch nicht so tun. Ich verstehe nicht, worauf du eigentlich hinaus willst. Einiges ist geschehen, Esther. Ich kann mich nicht so schnell umstellen. Es hat 10 Minuten hier. Ich kann nicht 28 Jahre meines Lebens einfach wegwischen. So, und jetzt setz dich hin. Ich brauche dich hier. Bitte. Zerrinnt uns alles zwischen den Händen. Die Hälfte von 1100 Dollar ist 550. Komm, wisch dir das Gesicht ab. Oh. Na, wie geht's ihm? Na ja, hat sich schon wieder erholt. In seinem Alter noch so zäh zu sein. Was sollen wir deiner Meinung nach tun, Walter? Es gibt da noch eine Möglichkeit, viel mehr aus der Sache herauszuholen. Anstatt es zu verkaufen, könntest du es in eine wohltätige Stiftung umwandeln. Was? Verstehe ich nicht. Nein, das ist ganz einfach. Er setzt seinen Wert fest. Sagen wir mal, 25.000 Dollar. Ist das dein Ernst? Das wird oft so gemacht. Ist vollkommen legal. Obwohl es fantastisch klingt. Er setzt bei seiner Schätzung den höchsten Ladenpreis ein, dann schenke ich es der Heilsarmee. Ist denn nicht besser zu sagen, dass es mir gehört, weil ich dann mehr von der Steuer abziehen kann? Ich muss ungefähr 50% Steuern zahlen. Wenn ich also 25.000 zu wohltätigen Zwecken stifte, dann würde ich etwa 12.000 an Steuern einsparen. Wir können dann diesen Betrag zwischen uns aufteilen. Sagen wir mal 50-50. Demnach würde ich dir 6.000 Dollar auszahlen. Es ist wirklich das einzig Vernünftige, was man in diesem Fall tun kann. Würde es dich etwas kosten? Nein, nein, im Gegenteil. Es war gefundenes Geld für mich. Ich habe mit dem Alten darüber gesprochen. Und, was sagt er? Die Entscheidung liegt natürlich bei dir. Wir müssen ihm etwa, 50-60 Dollar für seine Arbeit bezahlen. Wäre er damit einverstanden? Er möchte natürlich lieber das Ganze kaufen, aber Herrgott noch mal, was kümmert mich denn, was der liegt? Er kann dir doch nicht vorschreiben, was du mit deinen Sachen machst. Moment. Ich hatte mich bereits mit ihm geeinigt. Ich finde, das wäre einfach nicht... Das würde mich persönlich nicht stören. Er bekommt 50 Dollar dafür, dass er ein Papier ausstellt. Tja, nicht schlecht für einen einzigen Nachmittag. Nein, ich möchte es mir noch mal überlegen. Wenn du es mit ihm machen willst, hast du aber nicht mehr viel Zeit. Er soll sich ruhig überlegen, Esther. Wie gesagt, Victor, es ist vollkommen legal. Ja, ja. Wie soll ich denn diesen Betrag in meiner Steuererklärung nennen? Nenn ihn eine Schenkung. Was natürlich nicht ist, aber du kannst es als solche deklarieren. Ja, ja. Es ist erlaubt. Ja, ich verstehe. Ich wollte ja nur wissen, wie... Trage es einfach als Geschenk ein. Ist gar kein Problem.